Klingt sinnvoll und pragmatisch. Bayern hat seine 10-H-Regel mittlerweile schon etwas gelockert. Der Haken? Um die 2% bereitzustellen, haben die Länder Zeit bis Ende 2032. Erste Zwischenziele sind bis Ende 2027 zu erreichen. Das ist viel zu lange, sagen KritikerInnen. Doch trotz des laschen Zeitplans scheint sich etwas zu tun. Nach einer Umfrage des Spiegels gab im März 2023 jedes zweite Bundesland an, es wolle die Ziele der Flächenausweisung schon früher erreichen. Vermutlich ist der Kompromiss politisch sogar klüger als die theoretisch auch denkbare harte Tour, die darin bestünde, dass der Bund einfach einen Deckel für die gesetzlichen Mindestabstände einführt. Denn damit der Windkraftausbau in Deutschland das nötige Tempo aufnimmt und die ehrgeizigen Klimaziele erreicht werden können, müssen auf vielen Ebenen Vorbehalte abgebaut werden und alle an einem Strang ziehen. Tatsächlich sind maßvolle Abstandsregeln, etwa 1 Kilometer, keine reine Schikane, um Windkraft zu verhindern, sondern dienen dem notwendigen Schutz der Bevölkerung und damit dem gesellschaftlichen Frieden während der Energiewende. Ein Windrad wirft wirklich Schatten und es kann auch ziemlichen Lärm machen. Andererseits, wenn wir es nicht schaffen, die Erhitzung der Erde zu bändigen, werden deren Folgen Menschen, Tieren und Pflanzen weit mehr schaden als jedes Windrad. Rotmilan versus Ökostrom. Artenschutz als Stolperstein. Zurück zu unserem Windpark Rugendorf bei Gössersdorf. Dort sollten sich eigentlich längst 7 Windräder drehen. So war die Anlage geplant. Bis heute sind es aber nur 4. Für die anderen 3 Windräder hat die zuständige Naturschutzbehörde bisher ihre Zustimmung verweigert. Und das kam so. Im Rahmen der emissionsschutzrechtlichen Genehmigung eines neuen Windrads muss immer ein sogenanntes Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde erreicht werden. Die fordert dazu verschiedene Gutachten ein. Allein das Erstellen des Gutachtens für A wie Faunistik kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Dafür stiefeln am geplanten Standort nämlich ExpertInnen buchstäblich mit Fernglas und iPad mindestens ein halbes Jahr regelmäßig durch Wald und Wiesen. Von Frühjahr bis Herbst lauschen sie auf Vogelrufe, blicken gen Himmel, schauen nach Nestern und markieren auf einer Karte, wo sie kleine Vögel oder Fledermäuse beobachtet oder eventuell einen Großvogel wie den Rotmilan am Himmel gesehen haben. Dort, wo Flugrouten verlaufen, wird in der Regel sofort vom Bau eines Windrades abgesehen. Haben die GutachterInnen nur vereinzelte Exemplare, etwa des Schwarzstorchs, gesichtet, erstellen die ProjektiererInnen der geplanten Anlage ein Konzept, wie sie die Vögel dazu bewegen können, den geplanten Windpark auf der Suche nach Nahrung zu umfliegen, erzählt Naturstromchef Banning, zum Beispiel mit strategisch angelegten Froschtümpeln. Mit allen Einwänden und Rücksprachen kann es bis zu 5 Jahre dauern, bis so ein Naturschutzgutachten fertig ist. Und selbst wenn ein wissenschaftliches Expertengutachten bescheinigt, dass 1 Jahr lang nirgendwo in der Nähe eines geplanten Windparks ein Kauz gesichtet wurde, kann Herr Müller aus dem Nachbardorf noch lange nach Abschluss des Gutachtens bei der Naturschutzbehörde anrufen und melden, dass er genau dort, wo die Anlage gebaut werden soll, jüngst ganz sicher ein Käuzchen hat rufen hören. Daraufhin kann die zuständige Naturschutzbehörde von den ProjektiererInnen weitere Nachweise fordern, bis zu deren Vorlage das Genehmigungsverfahren nicht weiter bearbeitet wird. Ein Grund für dieses extrem aufwendige Verfahren ist, dass Naturschutzbehörden traditionell den Schutz einzelner, konkreter Tiere höher bewerten als den allgemeinen Artenschutz. Das heißt, dass bei einem Antrag ganz buchstäblich das Wohlergehen jedes einzelnen Vogels im Zentrum der Begutachtung steht und nicht der gesamte Bestand der Art. Seine gesetzliche Grundlage hat dies im absoluten Tötungsverbot für bestimmte wild lebende Tiere nach § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes, der wiederum 2 EU-Rechtsnormen in deutsches Recht umsetzt, die Vogelschutzrichtlinie und die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH.